des Zwiespalts wildem Schmerze. Verzweifelt einst ich beschloss, froh und heilig für ihr Fleisch und Blut. Weit ich in wütendem Ekel des Lieblungen neid schon die Welt, im herrlichsten also weiß ich mein Erben und Mann. Hier von mir erkore doch nie mich gekannt, ein kühnester Knabe war meines Rates. Hit!